Rein private Gründe ließen mich jetzt in München Wohnung nehmen. Ich musste den Zustand, ohne eigene Wohnung zu sein, nun endlich beenden. In München war meine einzig lebende Schwester verheiratet. Erst mein späterer Freimaurerkampf ließ sie gegen mich Stellung nehmen. Am 20.08.1920 zog ich in München ein. Sah ich in dem politischen Leben Berlins den sich immer dreister eindrängenden Juden, beschränkt den Freimaurer, und vernehmlich die politischen Parteien, die Demokraten, Marxisten, Kommunisten und das Zentrum, so bekam ich in München sehr bald das Wirken der Bayerischen Volkspartei vor Augen geführt, hinter der Rom immer deutlicher für mich erkennbar wurde. Sie war ein Ableger des Zentrums, um Bestrebungen Roms im Reich durchzuführen. Diese gingen, wie ich alsbald erkennen musste, zunächst dahin, es zu spalten und einen römisch-katholischen Block längs des Rheins und der Donau zu bilden und diesem erforderlichenfalls eine monarchische Spitze in dem Hause Wittelsbach zu geben. Kurzsichtige Deutsche hielten Bayern damals für die Ordnungszelle Deutschlands und es verstanden auch deutsche Menschen, wie zum Beispiel der Polizeipräsident Pöhner in München, Ordnung zu halten. Aber über das gefährliche separatistische Treiben der Bayerischen Volkspartei konnte mich das doch nicht hinwegtäuschen, sobald ich es erkannt hatte. Es drängte sich mir natürlich erst nach und nach immer klarer auf. Da ich dann aber mit meinen Ansichten nicht zurückhielt, stellten sich diese Kreise, die vielleicht zuerst daran gedacht hatten, durch Ministerpräsident von Kahr, dem auch ich zunächst traute, mich für sich einzuspannen, mir immer schärfer entgegen. Sie unterstützte Kronprinz Ruprecht von Bayern, der mich seiner Natur zufolge fast instinktiv ablehnen musste. Ich hatte außerdem in meine Kriegserinnerungen seine militärischen Fähigkeiten nur sehr bedingt anerkannt. Ich wusste damals ja noch nicht einmal, dass er seiner Heeresgruppe meine Weisungen vor dem Zurückgehen in die Siegfriedstellung im März 1917 das Vorgelände derselben, so wie es unsere militärische Lage gebot, gründlich zu zerstören, nicht mitgeteilt hat, sondern dies seinem Chef des Generalstabes überließ. Mein Urteil vertiefte seine Ablehnung. Aus seinen Kreisen war ich ja schon im Spätherbst 1918 an allem Unheil als schuldig hingestellt. Generale der bayerischen Armee schlossen sich ihm gegen den Preußen an, während zahlreiche bayerische Offiziere und vor allem der bayerische Soldat mir gern das gaben, was mir als Führer im Weltkriege zukam. Die Eindrücke der Kapp-Tage in Berlin verschärften sich, nachdem ich Einblick in studentisches Leben gewann. Von den oberen 10.000 war eine Rettung des Volkes nicht nur nicht zu erwarten, sondern sie gingen Wege allein schon durch ihre Leichtfertigkeit, die dem Volke und dem Land neues Unheil bringen, altes vertiefen mussten. Von den völkischen Gruppen Münchens, die sich damals in natürlicher Abwehr der Not des Volkes bildeten, war der Bund Oberland der erste, dessen Führer um Empfang bei mir baten. Es besuchte mich später auch Rudolf Hess. Kurz darauf Adolf Hitler, nachdem nicht allzu lange vorher die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei gegründet worden war. Ich weise schon hier darauf hin, was ich in meiner Rede vor dem Volksgericht am 29.02.1924 über dies Bekanntwerden sagte. Später wandte sich auch der Führer der Reichsflagge Nürnberg, Hauptmann Heiß, an mich. Auch Dietrich Eckart kam. Häufiger kamen dann auch Gottfried Feder und andere völkische Kämpfer. So gewann ich die erste, wenn zunächst auch flüchtige Verbindung mit völkischen Kreisen Münchens und Bayerns, die sich weiterhin natürlich wiederum nur allmählich vertieften. Aus Berlin besuchten mich die völkischen Abgeordneten von Gräfe und Henning auch schon vor ihrem im Sommer 1922 erfolgten Austritt aus der Deutschnationalen Partei. Meine Zeit füllte ich aus mit dem Studium des Juden, der Freimaurerei und Roms, aber zugleich auch mit dem Schreiben des dritten meiner militärischen Werke, Kriegführung und Politik, das im Herbst 1921 wiederum bei Mittler und Sohn in Berlin erschien. Mein zweites Werk, Urkunden der obersten Heeresleitung, hatte ich bereits 1920 noch in Berlin herausgegeben. In dem dritten Werke zeigte ich den Deutschen nach kurzen geschichtlichen Rückblicken an den Ereignissen der Vorkriegszeit und Kriegszeit und unter eingehender Darstellung der letzteren die Notwendigkeit der völligen Unterstützung der Kriegführung durch die Politik und zunächst im Besonderen das Verfehlte der deutschen Innen- und Außenpolitik vor dem Weltkriege, die den Bedürfnissen der Führung des kommenden wahrhaften Krieges in keiner Weise entsprach. Ich gebe Ausführungen hierüber wörtlich wieder, um so die Grundlage festzustellen, die ich in meinem völkischen Wirken bereits gewonnen habe, um zu zeigen, dass ich damals bereits sozusagen auf dem Weg zur Feldherrenhalle war. Nachdem ich dargelegt hatte, dass nach Ansicht der Deutschen, die ein starkes, wehrhaftes Deutschland als Grundlage seiner Lebenserhaltung und seiner Kriegsführung erstrebten, der Schwerpunkt des Staates in seiner Außen-, Wehrkraft- und Wirtschaftspolitik lag, schrieb ich: Die Innenpolitik, mit der die Wehrkraftpolitik als solche nichts gemein haben durfte, trat demgegenüber zurück, aber nur scheinbar, denn sie diente dem Staate als Grundlage und dauernde Stütze. Sie musste dem Deutschen das Leben in der Heimat so lebenswert machen, dass er willig alle Lasten auf sich nahm, dass er, wenn es Not tat, auch für den Staat das Leben einsetzte. Eine solche Politik war nur denkbar in der Hand einer starken, verantwortungsfreudigen, verfassungsmäßig und auch innerlich über den Parteien stehenden Regierung. Die äußere Politik, die die Regierung demgemäß zu treiben hatte, war nicht Selbstzweck, sondern diente allein dazu, die Freiheit und Wohlfahrt der Deutschen gegenüber missgünstigen und gewalttätigen Nachbarn durch Sicherstellung des Staates zu gewährleisten. Der Gedanke, dass man Gewalt auch nach innen anwenden könne, war damals in unseren geordneten Verhältnissen vollständig zurückgetreten.